Das waren die Nachrichten. NDR Info. Das Hörspiel. Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Teil 2. Was bisher geschah. Unter Leuten. Ein kleines Dorf in Brandenburg, irgendwo im Nordwesten. Ein Windpark soll hier entstehen. Doch über die Frage, auf wessen Land gebaut werden soll und wem er hohe Pachterlöse bringen wird, geraten Alteingesessene, Zugezogene und Investoren in Streit. Alte Wunden reißen auf und längst vergessen geglaubte Konflikte treten plötzlich wieder zutage. Hey, siehst du, wer das ist? Hey, hey! Ist das nicht Schaller? Schaller? Ja, Bruno, Schaller! Ist das dein Hinterhalt, Gombrowski? Schickst mir deine Schläger? So primitiv bist du. Bleib hier, gegen den hast du keine Chance. Mein Scheißkind. Mein Gott, wo ist diese verdammte Flurkarte nur? Und bleibt denn Patty? Verdammt nochmal, das ist erst halb acht. Verdammt nochmal! Ach, Mensch! Wo sind die Flurkarten? Diese Flurkarte? Du bekommst den Zuschlag nicht, mein lieber Korn. Du nicht. Auch wenn du das zweite Eignungsgebiet besitzt. Ist zum Mäusemelken? Ich höre die Bilder nie los. Korn. Als Kinder hatten wir nichts miteinander zu tun. Corona ist 7 Jahre älter als ich. Bei Kindern ist das schon ein Unterschied. 1962 war das. Ja. Da haben sie meinen Vater gezwungen, unser Gut an die LPG abzugeben. Wochenlang haben sie uns belagert. Damals war Corona mit dabei. Ich muss so etwa 13 gewesen sein. Da brannte eines Nachts der Kornspeicher. Funken bis zu den Sternen. Leute waren über den Zaun geklettert, mit Knüppeln bewaffnet. Ich war starr vor Angst. Und dann plötzlich über der Balkonbrüstung das wilde Gesicht von Kron, der eine Dachlatte schwingt und brüllt Junkerland den Bauernland. Und dabei drischt er auf die Fenster ein, bis keine Scheibe mehr im Rahmen steckt. Das war blanker Hass. Danach hat mein Vater kapituliert. Hat alles an die LPG übergeben. 170 Hektar Land. Maschinen, Vieh. Wo ist dieses Scheißding? Verdammt. Baby! Morgen. Fidi, Platz, Platz. Alles gut? Was ist das? Die amtliche Flurkarte. Wo hast du die denn her? Na, die brauchen wir doch. Ich liebe ihre Art zu antworten. Wenn du den Pachtzins kassieren willst, brauchst du 10 Hektar. Klar. Und wie viel hast du? 8. Ich hab 8, ja. Scheiße. Also dir fehlen 2. Und guck mal, hier dieser Abschnitt, 28.1. Ja, nach hier. Der ist ungefähr so groß wie deiner. Ja. Gibt 2 Möglichkeiten. Entweder den. Oder den. Wem gehört der? Result International. Nochmal. Result International. Sein Name ist Meiler. Meiler? Und der war jetzt dann hier. Was? Hm. Also, Arne bringe ich um? Nee, Arne hat damit nichts zu tun. Rat mal, mit wem der gekommen ist. Ja, mit wem, Betty? Na, denk doch mal nach. Mit dieser Pferdeflüsterin. Was? Hier. Scheiße. Die hat 2 Hektar. Ja. Exakt, die fehlen den 2 Hektar. Franzen und Wachs. Da. Haben wir verloren. Mm-mm. Die sind nämlich erst dann im Streit auseinandergerannt. Und um was ging es? Kron ist dem Meiler an die Gurgel. Und Franz hat auf Kron eingeredet, wie auf dem alten Gaul. Hat ihn irgendwie auch in den Griff gekriegt. Aber für den Meiler war das alles ein bisschen zu Fälle. Der ist in seinen fetten Mercedes gestiegen und ist einfach abgerauscht. Den wird man hier so schnell nicht wiedersehen. So war sie schon immer. Fehlende Beweglichkeit im Denken gleicht sie durch minutiöse Kenntnisse der Betriebsabläufe aus. Deswegen wird auch Betty und nicht Pöppi eines Tages die Ökologiker übernehmen. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu dieser Franzen und mache ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Aber zuerst nehme ich mir Arme vor. Komm, Fidi, du darfst natürlich auch nicht. Man muss nur irgendein handelsübliches Dorf besuchen, um zu verstehen, was der gläserne Mensch tatsächlich ist. Was hast denn, Malte? Was grinst du denn so dusselig? Was willst du, Kron? Ich will mich entschuldigen. Hier. Die Rosen hast du doch in meinem Garten abgerissen. Hildes wasserblaue Augen. Ein Besuch bei Hilde früher im Büro der LPG. Das war immer wie 2 Tage Urlaub an der Ostsee. Jetzt färbte sich die Haare schwarz seit Eriks Tod. Streifen weiß am Ansatz. Arme Hilde. Darf ich reinkommen? Ja, danke. Bitte. Aus. Gombrowski hatte die gekauft, ein fetter alter Hund. Hat Hilde Ring gefropft wie eine verkümmerte Pflanze in einen neuen Topf. Und überall diese Katzen, überall Haare. Wie riecht. Ja, wo ja. Kann man sich denn hier mal hinsetzen? Setz dich doch einfach hin. Der Boden! Da ist doch Platz, Mann. Ach, oh, ja. Mach's nicht so kompliziert. Der Mullverband auf ihrer Stirn. Das habe ich nicht gewollt. Da seht ihr das silberne Kätzchen, das sich Krönchen so gewünscht hat. Ich denke, die Katze ist vergeben. Die Familie holt das Kätzchen am Wochenende. Warum hältst du immer alle außer dir für Lügner und Betrüger? Weil ihr welche seid, ganz einfach. Ich kann sie nicht angucken. War das jetzt die Entschuldigung? Das Windmühlentheater ist da auch wieder ein neues Verbrechen aus dem Hause Gombrowski. Wovon redest du, Kron? Arme? Das ist natürlich mit dem Boot. Ich verstehe nicht, jetzt denn der Ökologiker so schlecht, dass der olle fette Hund auch noch den Wind anzappen muss? Mensch, Kron, du bist paranoid. Die bringt mich immer noch leichter aus der Fassung als all die anderen. Und Charlas angeblicher Unfall damals, ich hab das ja nicht so mitgekriegt. Hör auf damit. Fast zur gleichen Zeit. Hat nämlich ein Jelzak aus dem Westen hier den halben Landkreis aufgekauft. Ich konnte natürlich damals den Zusammenhang gar nicht erkennen, aber jetzt bin ich dahinter gekommen. Das habt ihr sehr geschickt gemacht, muss man euch sagen, sehr geschickt. Geh jetzt nach Hause. Ihr wusstet auch damals schon von diesen ganzen Windmühlenplänen. Aber ihr konntet das nicht kaufen, das Land, weil ihr kein Kleingeld hattet. Also habt ihr euch einen Investor gesucht. Der hat dann bezahlt. Und Schaller sollte beiseite geräumt werden, damit er mit seinen alten Geschichten euch nicht dazwischen funken kann. Aber ihr habt nicht damit gerechnet, dass er selbst einen Genickbruch überlebt. Hau ab! Hau ab! Eigentlich wollte ich doch freundlich sein. Ich sage dir, diesmal mache ich euch einen Strich durch die Rechnung. Das kannst du den alten fetten Hund ausrichten. So. Wie die mich ansieht. Die ist unschuldig. Nicht sie, Gombrowski hat ein schwarzes Herz. Sie hat nur aufgehört, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Oh, komm her, meine Kleine, komm her. Ach so, was ich dir eigentlich sagen wollte, das tut mir wirklich leid, dass ich dich geschlagen habe. Ich glaube, ich habe mich verhört. Hat er sich ihm entschuldigt? Wenn sie lächelt, erscheinen in ihren Mundwinkeln 2 Grübchen, die man sonst gar nicht sieht. Kron. Ein alt gewordenes Mädchen. Was machst du denn da? Ist das nicht der Alte, mit dem Linda gestern aneinander geraten ist? Unterschriften sammeln. Was? Gegen Windkraft. Der ist schwerhörig. Wie? Wollen Sie unterschreiben? Zeig mal her. Der Stift? Nee, warte mal. Hat sich schon jemand geweiht? Ein paar waren nicht zu Hause. Ob sich jemand geweiht hat, habe ich gefragt. Bis jetzt nicht. Unterschreiben Sie? Windkraftanlagen sind nicht nur eine Schande für die natürliche Schönheit der Landschaft. Ja, Schätzchen. Das Einzige, was ich noch unterschreiben werde, ist mein Testament. Sag, wonach riechst du denn? Nach verbrannten Gummi? Bei Schaller steigt ja schon seit ein paar Tagen Rauch auf. Ja, das... Er räuchert euch aus. Sehr interessant. Und die Unterschrift? Ich hab dir gesagt, ich unterschreibe nur mein Testament. Musst auch zuhören ein bisschen. Kann man nur so dreist sein? Da weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Ich hatte meine Gründe. Ich tue niemandem grundlos weh. Mit mir kann man reden. Ansonsten will ich meine Ruhe. Vogelschütze. Ich hab denen nichts getan. Aber die schicken so einen Sakkoträger vom Bauamt. Haben mir verboten, meine Scheune zu sanieren. Statisches Gutachten. Kann ich nur lachen. Ich habe mein Leben lang Dinge repariert. Häuser, Autos, Kühlschränke, Waschmaschinen. Plötzlich brauche ich dafür eine Genehmigung. Und dafür gab es dann eine Woche Gummi. Seit der Dorfversammlung gestern Abend habe ich das Gefühl, als ob ich krank war und gesund geworden bin. Ja, Sophie, ist gut. Gombrowski. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber dem Dorf. Aus! Halt die Klappe! Los, Platz! Plötzlich verstehe ich das Dorf und ich muss es verteidigen. Das hier ist mein Zuhause. Entschuldigung. Ja? Der Hund gehört meinem Mann. Mhm. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Jule Vlies. Ich sammle Unterschriften gegen den Bau von Windkraftanlagen in Unterleuten. Was ist denn in Sie gefahren? Ich kann das nicht alles den Haifischen vom Windradunternehmen überlassen. Hier soll schließlich Sophie aufwachsen. In unserer infrastrukturell schwachen Region ist das Kapital ja die Unberührtheit der Landschaft und die Schönheit der Natur. Und deswegen wäre es ein unverzeihlicher Fehler. Wenn der Hund da ist, ist auch mein Mann da. Sie scheint für irgendwas Angst zu haben. Außerdem wird der Wert unserer Grundstücke sinken. Signifikant sinken. Gehen Sie jetzt bitte. Sofort. Dieser gehetzte Ausdruck in Ihrem Gesicht. Sie kommen von außerhalb. Sie wissen ja nicht, wo Sie sind. Gut, Frau Gombrowski. Sophie, ist gut. Schlaf wieder weiter. Ist gut. So, einen haben wir noch auf der Liste. Das schaffen wir nicht. Ich bin auf dem Hotelbett gesessen und habe einfach nur noch ins Leere gestarrt. Das passiert mir auch nicht so oft. Ich war völlig unentschieden, ratlos. Mach ich's nicht. Und dann rufe ich die Mitzi an. Sag, Mitzi, was hältst du von Windparks? Und sie sagt sofort, bist du besoffen mitten am Tag? Und ich sag, nein, ich habe da eine Möglichkeit. Ja, das hat sie dann gar nicht interessiert. Sie hat nur gesagt, dass der Philipp kommt. Der Philipp, ja. Sie wollte es nämlich nochmal versuchen in Grafrath. Grafrath, das ist so eine Klinik für Suchtkranke. Der Philipp war da schon ein paar Mal. Und ich war ganz aufgeregt, wusste überhaupt nichts mehr, was ich sagen soll. Aber rückblickend betrachtet, war das der Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe. Ich mache das. Ich ziehe das durch. Das Ding bringt ungefähr 150.000 im Jahr. Also Kaufkraft bereinigt dann. Dann hat der Bub seine Sicherheit. Und wenn ich schon nichts mehr machen kann, um die Mitzi glücklich zu machen, dann soll es wenigstens der Unterleutner Wind machen. Jetzt mäht Katrins Mann wieder Rasen. Stundenlang wird es wieder gehen. Es hat ja nichts anderes zu tun. Katrin sagt, er braucht das für seine Konzentration. Der soll endlich seinen Roman schreiben, der Herr Schriftsteller. Gestern habe ich darauf gewartet, dass er kommt. Wenn ich überrascht gewesen bin, er mich gleich in der Nacht aus dem Bett geholt hätte. Sag mal, was soll denn das? Was soll was? Warum habe ich nichts von der Windkraft gewusst? Ja, damit alle wieder sagen, dass ich dir die Filetstücke zuschiebe. Wer sagt das? Ja, na, alle? Ach komm. Die Ökologiker ist der größte Arbeitgeber hier in der Region. Und ja, du weißt, dass es uns gerade beschissen geht. Mhm. Es läuft einfach nicht. Wir machen nur noch miese. Mhm. Und die Windkraft, die Propeller, das wäre vielleicht unsere Rettung gewesen. Mhm. Weißt du, wenn wir gemeinsam ein besseres Eignungsgebiet ausgesucht hätten, hätten wir vielleicht ausgesorgt. Ich habe 8 Hektar auf der schiefen Kappe. Aber für den Windpark brauchen wir mindestens 10. Und zwar zusammenhängend. Du wirst doch wohl in der Lage sein, das mittlere Stück dazu zu kaufen. Ja, natürlich bin ich dazu in der Lage. Aber es gibt noch einen dritten Eigentümer auf der schiefen Kappe. Und wenn der das mittlere Stück dazu kauft, hat er auch genug Platz für den Windpark. Weißt du, was das für eine beschissene Verhandlungssituation ist? Hm? Und weißt du, wem das andere Eignungsgebiet gehört? Das schmale Stück am Waldrand? Kron. Was? Scheiße. Ich kann dafür sorgen, dass er den Zuschlag bekommt. Ist wahnsinnig. Wärt ihr das lieber? Ich hab's gewusst. Die Auswahl der Eignungsgebiete läuft unter Beteiligung der Landesregierung. Mehr konnte ich nicht für dich tun. Guten Tag, Frau Flies. Wie die aus? Ja, guten Tag. Also, ich bin hier... Was machen Sie denn hier? Aus, Fidi, aus! Schreien. Unterschriften sammeln. Wofür denn? Oder besser gesagt, wogegen? Gegen Windkraft. Ach so, gegen die Windkraft, ja. Wenn Ihnen in diesem Dorf etwas nicht passt, dann kommen Sie in mein Büro Ökologika. Das sagt Ihnen doch was, oder? Was für ein mieser Typ. Nicht auch so schreien, Süßes. Tut mir leid. Ich glaube... Jetzt verstehe ich, warum mich Gerhard immer vor dem gewarnt hat. Hören Sie, Frau Flies, ich freue mich, wenn sich die Bürger engagieren, die Zugezogenen besonders, aber ich kann natürlich nicht unterschreiben. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Ja, ja. Ich schütte doch wie ein Kübel, kommen Sie schon. Also viele übrigens. Ja. Oh Gott, was ist das? Ich gehe zu Fuß, das ist ganz gut. Das hält mich nicht vor, ich bin die Kleine. Oh, die ist so süß, so süß. So, was hast du denn? Oh, Mäuschen. Was hat das Mäuschen denn? Waren wir so laut, Fidi und ich? Oh, das tut mir leid. Hier, schau mal. Guck mal. Geht schon. Guck mal. Ja, und hier. Ein Hündchen, oh. Schau mal. Oh. Wie sich das Lächeln gegen seine schwere Visage stellt. Ah. Oh, ihrem Baby scheint der Gummihorn zu gefallen. Kann ihn behalten. Danke. Ja, Süße. Klingt so richtig gut, hm? Mögen Sie Kinder? Alles, was das Dorf am Leben hält. Ah, ja, verstehe. Ihre Überraschung darüber, dass ich in ganzen Sätzen sprechen kann, versucht sie nicht einmal zu verbergen. Ich habe das Dorf und meinen Betrieb immer verteidigt. Erst gegen die Dummheit des Kommunismus und dann gegen den Kapitalismus. Und wenn Ihr Kind in ein paar Monaten in unseren Kindergarten geht, dann sollten Sie wissen, dass es Ihnen nur dank der Ökologika gibt. Rita! Der Bürgermeister und ich sorgen dafür, dass einmal pro Woche ein Arzt aus Neuruppin kommt. Damit die Alten ihre Rezepte kriegen. Da beklagen sich die Politiker über sterbende Regionen und dann schließen sie die Arztpraxen und Kindergärten. Aber... Alles muss man selber machen. Was meinen Sie denn, wieso trägt jetzt der Windpark dazu bei? Die Gemeinde ist pleite. Wenn Unterleuten überleben will, dann brauchen wir die Windräder. Schön finde ich die Propeller auch nicht. Aber wenn es heißt Kinderbetreuung oder Zugvögel, dann werde ich mich für die Kinderbetreuung entscheiden. So, und da sind wir auch schon. Die hat es auch nicht immer leicht. Oh, Gott, noch mal. Danke. Jetzt kommt sie. Okay. Ja, geht. Ist sie eingeschlafen? Ach, warten Sie, hier ist ja alles voller Pfützen. Hey. Und sie. Mann. So. Wenn mich hochhebt, als wäre ich mit Federn gefüllt. Ja. Ich schäme mich, dass ich ihn für einen stumpfen Bauern gehalten habe. Schönen Tag noch. Ich also los, Autoschlüssel, Aufzug, Tiefgarage, knappe Stunde später, Neubau, Plausitz. Ich hoch, vierter Stock, Bauangelegenheiten. Gleich an die erste Tür geklopft, da saß eine Frau Liebkind. Von Kopf bis Fuß kariert, aber tipptopp, also wirklich orange Fingernägel, Lippenstift passend dazu. Nette Frau. Und ich sag, Frau Liebkind, ich bin der Herr Meiler, wissen Sie, ob ich da auf der schiefen Kappe, ob ich da Land besitze? Und dann schaut sie nach und sagt, ja, Herr Meiler, das tun Sie, und zwar Flurstück 28,1, 8 Hektar. Und ich sag, ja, scheiße, sag ich. Und sie, wieso? Ja, aber ich brauche 10. Für den Windpark braucht man ja 10. Und dann frag ich sie, können Sie mir sagen, an wen ich mich da wenden muss? Ich muss da ein bisschen arrondieren. Das darf ich Ihnen nicht sagen, Herr Meiler. Das ist alles streng geheim, Datenschutz, pipapo. Und ich sage, ja, das ist jetzt aber schade. Sie kriegt aber mit, dass mir das sehr wichtig ist, steht auf einmal auf, Herr Meiler, ich gehe jetzt da mal raus und hol mir einen Kaffee. Und Kaffee hat sie schon so komisch betont und deutet dabei mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle auf dem Monitor und dreht ihn sogar ein bisschen in meine Richtung. Und dann war es klar. Es war die Frau Liebkind. Sehr nette Frau. Die hat dann einen Champagner gekriegt. Was will der denn jetzt? Hier. Gombrowski? Ey, heute muss ich irgendwas an mir haben, das Groupies anlockt. Mhm. Vorhin hat mich schon diese Öko-Jule, die Frau vom Vogeltypen, für heute Abend zum Essen eingeladen. Wow. Gibt Hirsebraten. Hirsebraten? Sei vorsichtig, ja? Mhm. Hallo. Der tut nichts. Ja. Kann ich geben? Ich mag ihren Tonfall nicht. Lebt schon seit 2 Jahren im Dorf und hat sich nie bei mir vorgestellt. Kann man hier vielleicht irgendwo sich hinsetzen? Klar, kommen Sie mit. Danke. Fidi, komm. Sie ist groß. Ich kann große Formen nicht ausstehen. Geht es so? Oh, ach was, ja, es geht schon. Super. Fidi, komm. Kurze Hosen, Arbeitsstiefel, blonde Haare, Puppengesicht. Dazu Schultern wie ein Mann. Ja, aber so herrlich, dieser Duft hier, nicht wahr? Nach so einer Husche. Mhm. Diesen herausfordernden Blick kenne ich. Immer voller Ironie. Eigentlich genau wie bei meiner Tochter Püppi. Hält mich für einen dummen Bauern. Wer nicht ins Theater geht oder Romane liest, ist nichts wert. Als ob das Leben in der Stadt die Leute besser macht. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Kauf oder Tausch, was Ihnen lieber ist. Sitzt einfach da und wartet. 15.000 pro Hektar. Gesalzener Preis. Der Bodenrichtwert liegt knapp über 5. Ihre Miene unverändert. Keiner meiner Skatfreunde hat mir jemals ein solches Pokerface gezeigt wie dieses blonde Miststück. Ich Idiot. Die hat gar keine Ahnung. Klar, die Städter kaufen ein Anwesen auf dem Land und sind nicht in der Lage, das Grundbuch zu lesen. Jetzt weiß sie, dass es etwas zu holen gibt. Frau Franzen. Ja? Wäre ich mein eigener Angestellter, ich würde mich entlassen. Ich muss Sie erst mal über ein paar Details in Kenntnis setzen. Schauen Sie, das ist die Flurkarte. Mhm. So, und hier, auf der schiefen Kappe, da besitzen Sie 2 Hektar. Ja, ja. Ja. Ich biete Ihnen also 30.000 Euro dafür. Und das ist schon ein guter Preis hier für diese Gegend. 150.000 Euro Pachtertrag ist ebenfalls ein guter Preis. Schauen Sie mal. Sie haben gestern Abend bei der Dorfversammlung gut aufgepasst. Wenn Sie, Herr... Gombrowski. Gombrowski. Ich bin hier nach Unterleuten gekommen, um hier einen Windpark zu betreiben. Hier soll eine Pferdezucht entstehen. Ach, ja, aber das ist doch großartig. Pferdezucht und Pferdeschule. Ja, ja, das passt genau hierher. Wir brauchen Leute, die etwas aufbauen. Kommen Sie, zeigen Sie mir das mal. Ja, Fini. Also da drüben. Hier, der alte Schweinestall, den wollen wir umbauen. Ja, da macht die Naturschutzbehörde Ärger. Bleib! Die wollen Baustopp verhängen. Aha. Tja, da würde ich mal sagen, alles umbauen, da muss alles rausgerissen werden, Ringanker setzen, Balken lassen, ja, und die Fassade erneuern. Wegen der Optik. Frau Franzen, das kriegen wir doch hin. Ich könnte Ihnen 4 Leute abstellen und... Quatsch. Doch, im Winter ist das Ding gegessen. Ja? Ja, wegen der Baugenehmigung, machen Sie sich mal keine Sorgen. Und noch was, die Vogelschützer, die habe ich schon im Griff. Die stinkenden Autoreifen bei Schaller. Wenn alle zufrieden sind, haben alle den größten Nutzen. Fini, komm. Ja. Das ist das Schöne an Unterleuten. Man schafft immer, sich glücklich zu einigen. Weil er was von mir will, hat Gombrowski rechtzeitig begonnen, meine Widersacher unter Druck zu setzen. Liebe die Feinde deines Gegners wie dich selbst. Das schreibt Manfred Gortz. Genial. Werden wir Partner? Sind wir schon. Respekt. Komm, Fini, komm. Ich glaube, mir war nach dem Besuch von Gombrowski sofort klar, dass ich ihm von da an mit größter Vorsicht begegnen musste. Ich durfte auf keinen Fall von ihm abhängig werden und ich musste meine Karten ganz geschickt spielen. Auch dem Vogelschützer gegenüber. Manfred Gortz empfiehlt immer wieder, sich mit Kairos vertraut zu machen. Der Gott des richtigen Moments. Gebrauche die Vernunft. Aber wenn der Augenblick gekommen ist, trifft deine Entscheidung schnell wie der Blitz. Du bist raus, Kohl. Und du auch, Kessler. Ihr habt verspielt. Wo ist Gombrowski? Kommt nicht. Ja? Sieh das doch endlich ein. Dazu bist du hier, du fette Kröte. Und wir sitzen zusammen. Dazu? Die Sache ist gelaufen. Verzieht euch. Du hast überhaupt nichts zu bestimmen. Du nicht. Für die Unterleutner ist der Wald jetzt kein Naherholungsgebiet oder Entspannungsort, sondern es ist ein Arbeitsplatz, ein gefährlicher Arbeitsplatz. Da geht einfach keiner gerne rein, nur ich. Der Wald hat Erik Kessler umgebracht und meinem Vater ein Bein zertrümmert. Ja, und kein Mensch kann sich hier die Öl- oder Gaspreise leisten. Das heißt, die haben alle bei meinem Vater gekauft, also bei Kron. Und ja, die schlagen sich da ein paar Bäume und dann zersägen wir die und schmeißen das Holz in den Ofen den ganzen Winter lang. Der Gombrowski hat ja meinem Vater den Wald geschenkt, nach dem Unfall. Und mein Vater hat sich erst gesträubt und ich habe ihn aber gezwungen, dass er den nimmt. Weil ich gerne im Wald bin. Mir gefällt es da. Und mein Vater hat mir richtig beigebracht, wie man den Wald liest. Also schon bevor er Waldbesitzer geworden ist, ja. Und unsere Beziehung hatte sich mega verschlechtert nach der Wende, weil dann war ich nämlich alt genug, auch mal Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wenn mein Vater mir beigebracht hat, im Mischwald wird gelebt und in der Monokultur wird gedient. Ja, da frage ich mich, wenn jemand so denkt, warum wird er denn da ausgerechnet Kommunist, bitteschön? Meine Mutter ist im Westen, als ich 2 war. Also, wenn ich an meine Kindheit denke, dann sehe ich meinen Vater eigentlich entweder, also zusammen gelacht haben wir eigentlich nicht. Er war immer wütend oder mürrisch. Den plagt so ein besonderer Weltschmerz, weil er hat so spezielle Kenntnisse über die Schlechtigkeit der Welt und der Menschen. So, und das muss er nur den ganzen Tag nach außen tragen. Macht nicht so einen Spaß, besonders wenn man klein ist. Also mein Vater war der erste alleinerziehende Vater in Unterleuten. Der einzige, ich kenne jetzt auch keinen, war schon speziell. Und kurz nach der Wiedervereinigung, da war ich 16, da wollte ich dann zu meiner Mutter nach Düsseldorf. Da bin ich dann auch hin. Ich wollte weg von Unterleuten. Ich wollte Unterleuten den Rücken kehren. Diesem ewigen Krieg meines Vaters gegen Gombrowski. Prost. Also, da ich hier der Älteste in der Runde bin, ich bin der Gerhard. Lena. Schön. Jule. Gut. Prost. Herzlich Prost. Willkommen. Habt ihr einen Aschenbecher? Wir rauchen hier normalerweise nicht. Das ist da. Zur Feier des Tages, ja? Komm. Mhm. Gut, ich hole einen Aschenbecher. Weißt du, was das ist? Sophie, aber also... Ja, komm. In vielen Situationen bringt eine Zigarette bessere Ergebnisse als 1000 Worte. Wenn man zum Beispiel rausfinden will, welchen Marktwert man in einem Öko-Haushalt besitzt. Den Aschenbecher habe ich, also wenn, dann ist er im Keller. Ali, hier ist er. Also dein Auftritt übrigens bei der Dorfversammlung, der war so toll, Linda. Wir dürfen nicht so toll. Laut sein, wegen Sophie. Ja. Von außen verpestet und jetzt auch noch von innen. Jule und ich, wir sind so froh, Leute wie dich hier zu haben. Also so nett die Unterleutchen sind, ja. Aber im Ernstfall braucht man Menschen, die wissen, wie der Hase wirklich läuft. Können wir vielleicht ein Fenster aufmachen? Nee, es geht nicht. Warum? Unser Nachbar. Gombrowski. Unser Nachbar. Das stimmt also. Der hat sie im Griff. Gombrowski. Ich guck mal eben. Ja. Also, pass auf, Linda. Gombrowski legt ein ungeheures Tempo an. Und er will alles schnell in trockene Tücher packen, damit das Dorf überhaupt gar nicht weiß, was mit ihm passiert. Der hat schon mit der Vento direkt Kontakt aufgenommen und die Baubehörde schon informiert. Die ist ja süß. Vielleicht kann Jule doch noch meine Freundin werden. Wir könnten unter den Robinien hinter meinem Haus sitzen und einen Tee mit kompliziertem Namen trinken. Mit Gombrowskis Ökologika, da sieht es nicht so gut aus. Pachtpreise steigen, EU-Subventionen werden zurückgefahren. Manche glauben, dass Gombrowski schon seit Jahren eine Insolvenz verschleppt. Die Erträge des Windparks könnten ihm ein bisschen Beinfreiheit verschaffen. Sophie würde im Garten spielen und wie eine kleine Nichte von mir sein. Und vielleicht wird sie eines Tages auf Bergamot reiten. Meine. Hast du eine Presse für die Suppe? Nee, danke. Okay. Meine Kontaktleute sagen, dass juristisch da nicht viel dagegen zu machen ist. Hab ich mir gedacht. Die Eignungsgebiete werden sorgfältig geprüft und sind politisch gewollt. Meine Kontaktleute sind der Meinung, dass die erforderlichen Genehmigungen mit großer Sicherheit erteilt werden. Deine Kontaktleute? Boah, dazu diese selbstgefällig gerunzelte Stirn. Du Spätzchen, Leitungsoffizier. Ja. Mit Sicherheit wählst du die Grünen. Und vor der Tür steht ein Kleinwagen, der sich dafür schämt, dass Elektroautos noch in der Entwicklung sind. Also, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hab ich mir gedacht, ja. Wir müssen wir also anders vorgehen. Du? Ja. Wir haben eine Unterschriftenaktion gestartet und die läuft total erfolgreich, oder? Ja, klar. Und der Kron, mit dem kann man was machen, der hat Einfluss im Dorf. Und wir müssen einfach gemeinsam Synergieeffekte nutzen. Ich werde nicht an Gombrowski verkaufen. Er braucht 10 zusammen, der Hektar. Ja, sonst kann er überhaupt nichts errichten. Ich verkaufe nicht an Gombrowski. Das wäre toll. Glenda? Das ist ja wunderbar. Guck mal, das ist Melone, ganz frisch vom Markt. Der Gombrowski. Na, das ist eine harte Nuss für ihn. Das muss er erstmal schlucken. Das. Linda. Ich hab noch ein bisschen Salat oder so. Also, der hat ja bestimmt unheimlich viel Geld geboten. Das ist toll. Prost. Prost. Prost. Ihr Lächeln. Die lauernden Augen. Was sind ihre Motive? Linda und ich, wir warten jetzt gemeinsam, dass diese Frage auch zu Gerhard vordringt. Ich finde es auch gut, ihr Ihr Lächeln. Ein Angebot. Ich habe Sehnsucht nach friedlichem Zusammensein. Kein Kampf, kein Sex. Nur Sonne, Tee und Reden. Vielleicht kann ich Jule dazu bringen, diesen Killjoy zu verlassen und ein echter Mensch zu werden. Das ist so heiß, Linda. Das ist so wahnsinnig heiß. Linda, das mit deinen Pferden. Ja? Die Genehmigungspflicht deiner Bauvorhaben, die Sanierung der Nebengebäude und die Errichtung von Koppelzäunen. Vielleicht liegt da Geringfügigkeit vor. Das müsste ich nochmal genau überprüfen. Am besten, wir legen das Verbotsverfahren erstmal auf Eis. Na dann. Bist du? Komm her, du Ratte. Komm her, du bist sie, du. Ey, hör auf, ey! Kuhn! Ja, Düsseldorf bei meiner Mutter. Bin ziemlich bald wieder abgezischt. Also das war dann eher nur so ein Kurzbesuch, weil also, das brauchte ich auch nicht. Einen ollen Farbfernseher und ein langweiliges Reihenhaus. Und mit meiner Mutter konnte ich gar nicht anfangen und sie nicht mit mir, weil wir kannten uns ja eine Jahr nicht. Dann war ich nur auch noch in der Pubertät, also ging gar nicht. Steif und peinlich berührt saß er vor mir. Aber ich wollte eigentlich dann wieder zurück. Ich wollte in dieses Jagdhaus zurück und ich wollte in den Wald zurück. Und mein Vater, ja, da hat ihn mal euphorisch erlebt. Danke, du verdammte Hütte, hast ja meine Katrin wiedergebracht, hat er gesagt. Ja, und dann habe ich geheiratet. Dann ist Wolfi bei mir eingezogen, also mein Mann damals. Der ist Schriftsteller. Und ich habe in der Pathologie gearbeitet, in der Klinik. Ich musste ja schließlich einer die Familie ernähren. Ja, und dann haben wir in Unterleuten gewohnt. Wir waren hier ganz glücklich mit meiner kleinen Tochter. Die nennen alle Krönchen. Hätte eigentlich schön sein können. Das ist nur mein Vater. Oh. Der hat da so einen Flitz. Der hat dann auch immer alles zusammengemengt. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und für den war Eriks Tod, Schallers Unfall, Vogelschützer, Investor, brennende Autoreifen, Hildes Kätzchen, sein hinkendes Bein und das war alles für den eins. Ja, das hing alles miteinander zusammen. Gibst du mir mal nicht die Gläser um? Ja. Ihr habt da sicherlich schon von der neuesten Sauerei von Gombrowski erfahren? Nee. Hier. Hier soll in Unterleuten soll ein Windpark entstehen. Nee. Ja. 115.000 Euro solltet jährlich in die Kassen von den Ökologiker spülen. Ja, nun habe ich mir gedacht, die Sache, die kann doch nur so gelaufen sein. Gombrowski hat nämlich von seinen Spezies in der Politik gehört, was die hier vorhaben. Und mit dieser Information ist er dann zu seinem Freund Arne gerufen. Das nennt man eine klassische Win-Win-Situation. Win-Win-Situation? Ach, Mensch, hör mal, das Win-Win sahen die Abzocker. Wenn mehr ist nur ein Schwein am Tog, was zu fressen kriegt. Und das ist hier der Fall. Gombrowski kassiert die fette Pacht und Arne die Gewerbesteuer. Ja. Jetzt fehlt nur noch eine geeignete Fläche. Außerdem noch ein Märchen, um dem Dorf weiß zu machen, dass es sich hier um höhere Gewalt handelt und nicht um Habgier. Also ich schätze, Gombrowski hat Schaller noch mal gefragt, ob der für ihn den Bluthund macht. Die Müllratte? Ja, die Müllratte. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Vielleicht hat Schaller auch zu viel verlangt, ich weiß nicht. Deshalb wollten sie ihn ja auch loswerden. Der Motorradunfall? Na Quatsch, das war doch kein Motorradunfall. Dem ist absichtlich einer an die Seite geraus. Ja, genau so ist es, da hast völlig recht. Aber irgendwie ist das, das ist ja nicht dort zu kriegen, wa? Nun ist er wieder kooperativ. Wie meinst du denn das? Gombrowski hat auch den Schanner das Haus neben den Vogelschützern besorgt. Und da verbrennt der jetzt oder Jummireifen. Und das stinkt so sehr, dass sich die Wessis ja nicht mehr aus dem Baut rausbringen. Nee, das muss man ihm lassen. Ja, und was hat der Schnösel aus Ingolstadt damit zu tun? Darüber, mein Lieber, darüber habe ich lange nachgedacht. Bin zu folgendem Urteil gekommen. Fest steht, dass er zwischen dem Schnösel und Gombrowski irgendeine Verbindung gibt. Warum kauft dieser Meiler 250 Hektar Land, wo ja nichts zu holen ist? Außerdem auf der schiefen Kappe, war da sind die 50-50, Mensch, der olle Hund, der lässt sich dort nicht auf so was ein, wenn der mit dem nicht unter einer Decke steckt. Ja, und das heißt? Das heißt, dass da noch viele mehr läuft. Arne und Gombrowski planen irgendein Geschäft, wofür sie noch das rechte Kapital brauchen. Und sie suchen sich auch noch einen Sündenbock. Der Schnösel investiert, Gombrowski sorgt dafür, dass das Dorf in den sauren Apfel beißt und Arne, der macht dann den Verwaltungskram. Mhm. Der böse Investor aus dem Westen, der ist schuld. Ja, und dann teilt man sich die Rendite. An den Zahn werden wir ihn ziehen. Fetten alten Hund. Der denkt ja gar nicht, der Dorf ist hier sein persönliches Eigentum. Wir werden ihm eins überbraten. Dass er den Schwanz einzieht. Komm, Michael. So, meine Herren, damit der mir hier nicht unkomfortabel ist. Ach, du bist gut, Rettung. Ja, trink mal. Ohne dich wären wir schon längst unter der Erde. Danke. Du kannst ja auch ruhig bleiben. Ich trink doch nicht während der Arbeitszeit. Jakob, wie hoch ist denn deine Rente? Ist doch egal, Kron. Das ist nee, ja, also du sagst schon, ja, wie viel. 380 Euro. So, 380. Wer hier von euch kriegt denn mehr als 500? Die Pacht für 10 Windräder beträgt 115.000 Euro im Jahr. So, jetzt rechne mal das aus, was das bei 100 Windrädern macht. Was das für eine Rente ist. Ich weiß nicht. Gombrowski will Unterleuten vernichten, soll es denn. Ach, Kron, ich finde... Hast du nicht selber auch ein Eignungsgebiet? Mensch, darum geht's doch ja nicht. Habt ihr denn schon vergessen? Vor 20 Jahren, da hat euch Gombrowski die ganze LPG unter den Arsch weggeklaut. Und jetzt will er auch nur das Letzte, was euch und euren Enkelkindern noch bleiben. Nämlich die Schönheit, die ganze Umgebung und dann auch noch den touristischen Wert der Unterleuten Heide. Das will der alles haben. Da gibt's da gar keine Touristen. Naja, Gombrowski ist ein fetter, alter Köter. Ja, das war schon lass immer. Lass ihn auf. Wisst ihr nicht, was wir uns damals versprochen haben? Habt ihr das schon vergessen? Eines Tages, da kriegen wir einen Ran für die Gerechtigkeit. Das ist ganz schön lange her. Und was riechst du dich da so auf? Ich weiß nicht, Kron. Herr Jott, noch mal, ihr Lahmärsche. Kapiert er nicht? Seht er wirklich so blöd, wie er aussieht? Was bedeutet das denn? Habe ich was gehört? Braucht ihr noch was? Ja, Bienchen, ja. Ja, machen wir noch eine Runde und 7 Brummfelder. Also geht alles auf meine Rechnung. Ja, alles klar. Gut. Also, was bedeutet das? Erklär es uns. Gombrowski macht den Ökologiker dicht. Braucht er nicht mehr. Ende, Ausschluss. Wäre eine Katastrophe. Für meine ganze Familie. Ja, und für meine auch. Aber vielleicht wird der Betrieb ja aufgekauft. Ach, mehr so ein Betrieb wie die Ökologiker interessiert doch außerhalb von Unterleuten keine Sau, Mensch. Das ist hier ein steuerfinanziertes Museum, bloß ohne Besucher. Warum sollte sich der Kombowski auch nur diesen Stress aufladen? Nee, nee. Da schlachtet die Kuh und trägt die Filetstücke nach Hause. Und wie das geht, das habt ihr doch schon mal erlebt. Vor 20 Jahren. Hier ist der Nachschub meiner Herren. Aber wie sollen wir das verhindern? Ja. Wie? Auf geht's. Maschinenöl mit Eukalyptusgeschmack. Hallo, du bist gut, Frau Franz. Ja, nehmen wir uns Platz. Danke. Stürmt da rein wie ein Naturereignis. Die Haartropfnuss vom Regen. Nicht die geringste Unsicherheit. Sie hat mich angerufen. Sie wollte mich sprechen. Ja, tue ich es. Also, Frau Franzen, es geht um die 4 Hektar hinter Ihrem Haus, die Sie so gern für Ihre Pferde hätten. Nee, das glaube ich jetzt nicht, Herr Meiler. Frau Franzen, lassen Sie uns ganz vernünftig miteinander reden. Letzten Donnerstag habe ich gesagt, dass ich das Land hinter Ihrem Haus auf keinen Fall verkaufen werde. Dass ich nicht tausche, habe ich nicht gesagt. Ihr Gesicht, ein Pokerface, da rührt sich nichts. Na, die gefällt mir, mit der würde ich schon ins Bett. Also, Frau Franzen, 2 Hektar am Waldrand gegen 4 Hektar direkt im Dorf. Ich will einmal sehen, wie du den Blick senkst. Nur ein einziges Mal. Eigentlich müssen Sie mir den Wertunterschied ausgleichen, aber ich weiß ja, wie stark Sie mit der Sanierung Ihres großen Hauses belastet sind. Was sagen Sie? 50.000. Bitte? Sie übertragen mir die 4 Hektar hinter meinem Haus und zahlen außerdem 50.000 Euro. Dafür bekommen Sie das Flurstück auf der schiefen Kappe, das Sie für die Errichtung des Windparks brauchen. Ja. Meiler, jetzt stehst du blöd da. Normalerweise hast du einen Plan B. Jetzt hören Sie mal zu, Frau Franzen. Es gefällt mir, dass Sie verhandeln wollen. Man soll immer verhandeln, aber die 2 Hektar auf der schiefen Kappe sind laut Gutachterausschuss kaum 8.000 Euro wert. Hm. Sie bekommen dafür die doppelte Fläche in bester Dorflage. Das ist mehr als fair, finden Sie nicht? Jetzt gehe ich mich frisch machen und bin in 5 Minuten wieder da. Ich bitte Sie in der Zwischenzeit zum Ergebnis zu kommen. Als kleine Entscheidungshilfe möchte ich Sie daran erinnern, dass 50.000 Euro nicht mehr als ein Drittel der Summe darstellen, die Sie mit dem Windpark bereits im ersten Jahr verdienen werden. Mhm. Ihre Investition hat sich also binnen 4 Monaten amortisiert. Ihre unternehmerische Vernunft wird Ihnen bestätigen, dass das ein erträgliches Opfer ist. Es war so, diese Abgebrühtheit, mit der die Linda Franzen da agiert hat, die hat das ganze Adlum in eine Kulisse verwandelt und mich in so einen mittelmäßigen Wichtigkeitsdarsteller. Aber die schiefe Kappe, das war ja auch für mich zu diesem Zeitpunkt gar kein normales Geschäft mehr. Das war ja schon ein... Das war ja schon nah am Herzschlag. Dann bei mir. Philipp, mein Sohn, war bei uns daheim. Und als ich den Bum da gesehen habe, das war ein Glück. Gleichzeitig war es ein Riesenschmerz, weil ich gesehen habe, da sitzt eine Puppe vor mir. Ein Aufziehmännchen. Ein Zombie. Dann gehen einem so Gedanken durch den Kopf. Ja, wo hat er die letzte Nacht geschlafen? Unter welcher Parkbank? Mit wem hat er das Fixerbesteck geteilt? Und wie schauen seine Fußknöchel aus unter den blauen Merino-Socken? Der Philipp, so wie ich ihn kennt habe, ist seit 10 Jahren tot. Mitzi ist gekommen mit 3 Gläsern. Und Mitzi hat da wirklich ein Talent. Die kann das, also so ein Gespräch in Gang bringen, dass man überhaupt das wieder miteinander redet. Und das lief eigentlich ganz gut. Und der Philipp und ich, wir haben dann noch Schach gespielt. Ich habe verloren. Der hat mich geschlagen und ich habe ihn nicht gewinnen lassen. Dann dachte ich mir, das war auch so ein Glücksmoment. Also wie man da manchmal denke, dann ist er doch noch nicht Matsch in der Birne. Alles. Vielleicht wird er noch. Dann habe ich geweint. Und das wiederum hat den Philipp durcheinander gebracht. Der hat mich wahrscheinlich nie weinen sehen. Und dann sagt er, Papa, Papa, ich bin noch da, ich bin noch da. Und dann... Ja. Und... Ich habe dann der Mitzi den Plan erklärt, dass sie also die Grundstücke überschrieben bekommt mit dem Windpark und den Einnahmen, dass das für den Philipp da sein soll, das ganze Geld. Und dann sind wir eingeschlafen, die Mitzi und ich, Hand in Hand. Und? Bauen seine Anzahlung auf die 50.000? Nein. Gut, dann kümmere ich mich so schnell wie möglich um einen Notartermin. Gut. Möchten Sie jetzt nicht doch was trinken? Nein, danke. Tschüss. Das hat mich gefuchst. Dass sie ihren Triumph nicht einmal genossen hat, dass sie ihn nicht ausgekostet hat. Ja? Ich kenne das so, man verhandelt hart und danach sagt man, Spezi, Servus, war's gut, ich auch und jetzt trinkt man einen miteinander. Und da frage ich mich schon, was gibt ihr das Recht, mich für ein Schwein zu halten? Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Julie C. Teil 2. Es spielten Rudolf Gombrowski, Hilmar Eichhorn, Kron, Jackie Schwarz, Linda Franzen, Tanja Wethorn, Frederik Wachs, Moritz Grove, Jule Weiland, Bettina Kurt, Gerhard Vlies, Wolfram Koch, Konrad Meiler, Udo Wachtfeitel, Hilde Kessler, Svetlana Schönfeld, Betty Kessler, Jördis Triebel und Bürgermeister Arne Seidel, Martin Seifert, sowie Winnie Böwe, Ulrike Krumbiegel, Axel Prahl, Boris Alinowitsch, Karl-Heinz Koinski, Steffi Kühnert, Ernst-Georg Schwill und Axel Werner. Musik Lutz Glandin, Ton Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz Beate Becker. Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2018.